Здорово, пацаны. Der Manager hat mich angerufen gerade, meinte, ich soll euch zusammentrommeln, damit wir zu ihm kommen. Was wollt ihr denn? Ich weiß nicht. Er meinte nur, ist wichtig, aber was, weiß ich nicht. Ja, du weißt so ganz genau, ich habe keine Zeit für sowas. Digga, wir sind jetzt schon hier, lass mal reingehen, wir sind spät dran. Okay. Mann, Mann, Alter. Boah, das gibt dir das Kummer, Alter. Von außen wie ein Puff und innen wie ein Casino. Ey, voll geil, hallo, Digga. Hallo, hallo, hallo. Eure Uhren gehen nach russischer Zeit, oder was? Ey, ich warte jedes Mal voll lange auf euch. Was ist denn das? Jedes Mal muss ich hier warten, bis ich hier mal langsam lang. Stress nicht, Alter. Ja. Yes. Okay, pass auf, wir spielen alles oder nix. Alles oder nix geht so, ihr setzt alles auf eine Farbe, ihr gewinnt alles oder verliert alles. Seid ihr dabei, oder was? Seid ihr dabei? Wir sind dabei, Mann. Rot ist die Farbe, rot ist die Farbe. Leg dich doch, Alter. Tja, scheiße, was? Ey, das scheiße, glaub ich. Ich hab überhaupt keinen Verarsch. Ihr seht doch, wo die Kugel... Voll der Spaß, ihr seht doch, wo die verdammte Kugel gelandet ist. Dicker. Ihr habt ganz einfach verarscht, Mann. Ey, pass auf, ich mache euch ein Angebot. In vier Monaten bringt ihr mir ein fertiges Album, das ich vermarkte, und dann ist alles cool. In vier Monaten. Alles klar? Und bis dahin verpisst ihr euch aus meinem verdammten Casino. Und jetzt raus hier. Alter.